5-3. Und hier das Wetter in Europa für morgen, den 15. Dezember. In Athen ist es bewölkt, um die 5 Grad. Berlin, heiter 15 Grad. London, heiter bis wolkig und bis zu 17 Grad. In Madrid, auch bewölkt und 17 Grad. In Moskau, leichte Schneefälle bei minus 3 Grad. Dagegen scheint in Rom die Sonne bei Temperaturen bis 16 Grad. In Lissabon ebenfalls 16 Grad, aber es ist mit Regen zu rechnen.